Wir befinden uns gerade auf unserem Flug auf die Krim. Also der erste Flug geht nach Kiew. Und wie sich gerade rausgestellt wurde, es wurden mehr Flecken. Es wurden mehr Plätze gebucht, als es gab. Aufregung. Ist echt überbucht worden? Yep. Zumindest haben sehr viele Leute irgendwelche Nummern, die es gar nicht gibt. Naja, und alle regen sich unheimlich auf. Und wir haben, also ich habe Cora Schumacher gesehen. Cora Schumacher war beim Türken. Die hat sich zwei türkische Pizzen geholt. Ja. Zwei. Und fette Cola. Und nicht meine Cola Light. Und niemand hat sie erkannt, außer Tatjana. Warum auch nicht? Immerhin jemand. Da hat sich die Investition in die InTouch doch gelohnt. Yep. Jahrelanges Studieren von InTouch kann sich niemand bezahlt machen. Wir melden uns gleich nochmal. Hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Läuft. Wir laufen jetzt hier über die Kalinina. Eine Straße, wo der Vater auch wohnt. Also man muss dazu sagen, es ist nicht unbedingt eine typische Straße, weil die schon sehr alt und sehr kaputt ist. Können wir mal da lang runter, ne? Ich muss mich mal kurz orientieren, wo wir hin wollen. Wir können ja mal erzählen, wir sind gestern angekommen und es hat natürlich länger gedauert, als wir gedacht haben. Allein dadurch, dass, warum eigentlich? Also wir sind eine Stunde später überhaupt aus Düsseldorf erst losgekommen. Genau, weil irgendwie wurden wir doch ein bisschen länger festgehalten dort. Also irgendwie ist er nicht gestartet. Also erst sollte um 16 Uhr losfahren, ist aber erst um 17 Uhr los. Und dann, dass wir dann in Kiew angekommen sind, dann hieß es schon, dass unsere Maschine Verspätung hat. Wo ist denn hier sein? Ich weiß nicht. Und Fall nicht. Wir hatten Verspätung gehabt. Also man ist vorsichtig, wenn man hier die Straße überquert. Ja, das ist trotz Zebrastreifen. Also die fahren da schon recht human, im Gegensatz zu Russland, aber die Straßen so dermaßen kaputt sind. Ich glaube, es ist nicht immer möglich, ist hier auszuweichen. Hier runter. Sie fahren auch sehr ausweichend. Also sein Vater fährt auch, wenn er ein Loch sieht, großräumig darum weg. Ja, der kennt die Straßen ja schon. Ja. Ja, auf jeden Fall, was wir dann in Kiew waren, müssen wir uns so witzigerweise erzählen. Also wir hatten so ein kleines Battle gehabt. An der Passkontrolle erstmal. Ich kam dran, wurde gefragt, ob ich es Russisch kann. Ja. Habe ich immer leider Gottes bejaht und wurde dann länger festgehalten. Ja. Und der Typ hat alles Mögliche in seinen Computer eingetippt, weil Geist weiß der Geier was. Vermutlich, die ist doof oder so. Carsten wurde gefragt. Wurde gar nichts gefragt, wurde einfach durchgewunken. Naja, und dann haben wir unsere Koffer abgeholt, sind weitergelaufen. Und Carsten lief hinter mir her und wurde von der Zollbeamtin zur Seite gewunken. Und ich kam angerannt mit meinem Maxi Cosi. Die ist einfach durchgerannt. Na, Ich habe die Frau angeguckt und dann wurde ich gleich, ja, wer so guckt. Und ich habe gemerkt, dass der angewunken wurde, bin mit meinem Maxi Cosi da angerannt. Die fragte, ja, sind Sie mit Kind unterwegs? Ich meine, in Maxi Cosi war nur meine Tasche drin. Ja. Und dann hat die uns direkt weitergehen lassen. Ich dachte, du hast gesagt, wir verpassen den Flug nach Simferopol. Ja, das auch. Das auch. Und wurden halt direkt weiter durchgewunken. Ja, der Flughafen in Kiew ist ein bisschen dubios. Man musste einmal aus dem Flughafen raus, aus dem internationalen Bereich und dann den nationalen Bereich. Und unser Flieger war auch der letzte Flug für den Tag. Aber der hatte auch Verspätung. Also eigentlich hätten wir ihn verpasst. Ja. Aber da der sozusagen Anschlussflug auch schon wieder 2 Stunden Verspätung hatte, ja, passte es dann noch. Naja, und dann saßen wir in dieser Wartehalle. Ich weiß nicht, ob man das Wartehalle nennen kann, aber war schon irgendwie ein recht skurriles Ding so. Und haben gewartet und gewartet und gewartet und gewartet, Ewigkeiten. Dann irgendwann mal kam, ja, das Boarding beginnt. Wir uns alle aufgestellt in Reihe und Glied. Von da an. Und kam niemand, wir durften auch nicht durch oder sonst irgendwas. Und dann kam auf einmal die Ansage, ja, das Boarding endet jetzt. Wir standen dann noch. Sorgte für großes Gelächter unter den Menschen. Und ein paar Minuten später kam wieder, das Boarding geht weiter. Alle haben sich gefreut. Ja, wir haben auch eine seltsam summende Düsseldorferin kennengelernt, ja, die aber nur Russisch gesprochen hat. Also. Ja, die war Russin. Die war von hier, meine ich. Also die lebte in Düsseldorf. Hat aber das nicht zum Anlass genommen, mit dir Deutsch zu reden? Nee, die Chefin, die konnte auch kein Deutsch. Obwohl sie in Düsseldorf lebt. Ja, mein Gott. Heißt nicht. Wie viele Leute kennt man denn so, die in Düsseldorf leben, kein Deutsch können? Viele Einheimische auch. Viele wollte ich gerade sagen. Also, hau mal nach Köln, haha. Muss dich wundern. Ups. Fall nicht. Ja, das ist halt so die Innenstadt. Vermutlich werden wir gleich. Ist das ein Polizist mit dem Hut oder trägt man solche Hüte einfach? Nee, das ist schon ein Beamter, ein Polizist. Ich glaube, wir werden bestimmt für Reporter gehalten oder sowas. Das wäre nicht schlimm. Nee, wahrscheinlich dann. Nur weil wir ein Mikrofon haben. Genau. Aber wir haben keinen Kameramann. Aber guck mal, es ist cool, das ist wie in den USA. Dieses Countdown kenne ich aber nur aus den USA. Also gar nicht ein Tür. Eine Ampel, muss man dazu sagen. Also, ab 32 wird gerade runtergezählt. Die Rotphase und dann kann man da gleich los. Was Witzige ist, in den USA ist ja so, ein kleiner Schwenker in den Westen. Sagt die Ampel an, wie lange es so ist. Und das hört sich immer so an, als ob gleich die anfangen würden zu schießen. Und man sich einfach auf den Boden schmeißt, sobald die Ampel umgesprungen ist. Ja. Ja, es sieht noch ein bisschen. Ja, es war nie richtig Krieg hier, aber es sieht ein bisschen kriegisch aus. Es sieht ein bisschen alt aus manchmal, die Häuser, die Fassaden. Ja, kaputt halt, ne? Kaputt, ja. Wenn wir jetzt hier die Straßen, musst du höllisch aufpassen. Hunde liegen auch einfach auf den Höfen rum hier. Das kennen wir bei uns auch nicht, oder? Nee. So Hunde, nee. Aber ich habe Spanien ist, glaube ich, auch ein Hundekandidat. Ja, Ariel kann man kaufen. Der Lada ist auch noch sehr in. Was? Der Lada ist auch noch sehr in. Die stinken auch noch so wie früher. Ja. Ja, es stinkt wie so, wie in Berlin saßen diese Dinger, die Trabis sind vorbeigefahren. So stinkt es ja auch. Aber habe ich auch schon da gesagt. Das ist ein so typischer Supermarkt. Also, das sind so eine Art Tante-Emma-Läden meistens. Also man, klar, man hat ja auch diese großen. Das finde ich ja doch sympathisch. Also, man hat hier auch diese großen Supermarktketten. Ja. Durchaus. Die sind ein bisschen kleiner als bei uns. Also, die haben manche so riesengroßen Teile jetzt wie Kaufland oder so. Oder Real. Aber die haben auch sehr viele diese Tante-Emma-Läden, wo man auch bedient wird an der Theke. Was für ein Gebäude ist, kann ich hier nicht sagen. Aber es sind gerade 27 Grad. 27 Grad, ja. Das ist nur angenehm. Ja, angenehm, tatsächlich. Also in Düsseldorf gestern war es irgendwie so schwül und dunkel. Und es war auch hier dunkel so, wolkig, bewölkt, ja. Aber nicht schlimm. Das lassen wir noch als Sommer durchgehen. Ja. Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.